Lähmend. Immer alles, was man mitbringt, sein. Weit im Norden, wo die Gänse sind laut, wo die Möwe dir dein Fischbrötchen klaut. Weit im Norden, weit im Norden, du hast deine Deiche, bist mit Windkraft verbaut. Hier ist alles voller Schafe und der Wind ist laut. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 112. Die 112, nein, keine Notrufnummer. Nordfriesland. Endliche Watten. Ihr begleitet meine Holde und mich bei der Geocache-Wartung in Nordfriesland. Als guter Owner macht man das. Selbstverständlich hätten das auch befreundete Cacher vor Ort um eine Ecke übernehmen können, aber man kann seine Pflichten ja nicht immer nur auf andere abwälzen, oder? Oder? Klar kann man das. Macht ja jeder. Er kann's immer Logbuch tauschen. Aber nicht, wenn Ersatz-Nordseetaufe ist. Denn dann fährt man in den echten Norden und trifft sich mit Freunden, entschleunigt urlaubstechnisch und wartet ganz nebenher auch die Dose. Tja. Und jetzt müsst ihr ganz stark sein, denn ich habe von dort einiges an Audio- und Bildmaterial mitgebracht. Das schneide ich zwar gerade zusammen, aber dennoch ist das Resultat prognostisch in etwa, als schrittierte man über einen unendlichen Sandstrand. Ab und zu liegt da mal eine Muschel oder etwas Angeschwemmtes, wie zum Beispiel ein Angeschwemmter oder eine kopflose Robbe. Aber das meiste ist nur Sand. Oder als schrittierte man bei Niedrigwasser übers Watt. Ab und zu ist da mal ein Wattwurm oder ein Dwarslöper, aber das meiste ist nur Schlick. Und genauso seicht ist es auch, wenngleich der eine oder andere Priel etwas Abwechslung und Tiefe bringt. Das Nordfriesland-Urlaubs-Special. Viel Lavalieren beim Schrittieren mit Landschaft, Geocaching, Natur, Leuchttürmen, Atmo, Freunden und der Holden. Diese Konserve enthält Teil 1 von X. Doch hört selbst. Hast du einen Stift mit? Für den Fall, dass es irgendwo einen Cache gibt. Es ist Freitag. Der 14.10.2022 und wir sind in Nordfriesland. Ja. Die Holde kassiert mit einem Stift, das ist gut. Stecke ich jetzt mal ein. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Das ist gut. Der offensichtlich auch schreibt, das ist wichtig, weil wir treffen uns heute Abend noch mit einem Bekannten, voraussichtlich. Ich habe noch keine Rückantwort bekommen, aber wenn dem so sein sollte, wird das schön. Und weil wir den ganzen Tag im Auto gesessen haben, müssten wir uns jetzt ja mal ein bisschen bewegen. Und genau das tun wir jetzt. Wir gehen ein wenig spazieren. Das Wetter ist herrlich. Die Sonne scheint. Es regnet nicht. Ich gehe lediglich im T-Shirt mit Weste hier spazieren. Oh, es ist auch schön, ne? Hier der hinten, da hat einer so einen Wohnwagen, Wohnmobil. Und auf der Rückwand, also praktisch auf dem Heck, hat er so wie einen Durchbruch durch eine Hauswand. Und dahinter sieht man das Meer mit einem Steg. Ach, ist das schön. Sonnenuntergang. Ich liebe das. Ich soll vom Sonnenuntergang. Ach so. Ja, die Frau sagt Sonnenuntergang, So genau habe ich es mir auch nicht angeguckt, aber wir kommen ja gleich wieder und dann schaue ich dann mal drauf. Vorausgesetzt, wir kommen auch aus dieser Richtung. Die Holde geht, der TJ steht und ich muss nachher mal meine Brille sauber machen. Ich gehe hier trotz herrlichstem Wetter quasi durch den Nebel. Ich könnte jetzt einen flachen Wortwitz machen und sagen, ich gehe durch den Nebel. Das ist ein Ort, das ist hier in der Nähe. Wo gehst du jetzt lang? Ich dachte doch, da ist doch dieses Wegchen, was nach da hinten. Aber wolltest du daher gehen? Ist das der Weg, den wir da damals zu diesem Cache gegangen sind? Ja, meine ich doch. Das ist der hier auf dem Bahndamm. Da habe ich mir extra Pullis mitgenommen. Und eine warme Jacke, natürlich auch eine nicht warme Jacke und T-Shirts. Aber wenn ich gewusst hätte, dass wir hier jetzt ganz einfach so im T-Shirt laufen können, da hätte ich mir die Pullis gespart. Obwohl, wir waren ja neulich, was heißt neulich, vor einem Jahr oder so mal hier. Oder war es vor 2 Jahren, ich weiß gar nicht mehr. Ich bin mir da nicht sicher. Also wir sind eigentlich jedes Jahr hier, aber da hat es, als wir ankamen, gegraupelt. Massiv. Nur eins, dasselbe wie bei uns. Moin. Ups, Vorsicht, Rad. Irgendwo heult immer ein Kind. Und auch hier gibt es weder Ping noch Klang. Ich sag doch was. Danke. Hast du deine Uhr wieder nicht angemacht? Mach doch mal deine Uhr an, Schatz. Ach. Auch das noch. Tja. Achso, stimmt. Bis das jetzt mal einen Fix hat, heb den Arm nicht zu weit. Man könnte nachher denken, du bist hier von einer falschen. Ah, es pingt. Na. Die pingen da hinten. Na, guck mal da, da ist auch ein schöner Pavillon. Da sitzt jemand. Ach, das ist. Aber hier sind auch überall Narrenhände. Beschmieren. Oh, alles Mögliche. Was man eben hier so hat. Zum Beispiel, wir hätten aber auch außen hergehen können hier hin. Ne? Du willst wegen der Eier gucken. Ja, dann. Irgendwann im Urlaub will ich hier diese Eier aus dem. Meinst du, die haben freitags gelegt? Dann schau mal. Dann würde ich es aber jetzt mitnehmen. Nachher sind sie weg. 10 Stück nur 3 Euro. Die kleine Rittdorfer Eierbox. Achtung, Video überwacht. 10 Stück nur 3 Euro aus Freilandhaltung. Und da sind Eier aus frischer Bodenhaltung. Ich hatte so schön viel Kleingeld. Ja, ich möchte, weil wegen Parkuhren, weil wir müssen morgen ja ein Parkding benutzen. 3 Euro. 2,50 Euro. So. An der Leuchte Nummer 350. Soll ich mal ein Foto machen? Na gut, muss ich ein Foto machen. Das ist aber dann Werbung, ne? Wenn ich das auf meiner Seite mache. Das ist also, ja, nur die Eier ist jetzt nicht unbedingt Werbung, aber hasse. Dann mal zu. So. Haben wir das? Ja, oh, jetzt. Den Eierkarton kannst du auch zu Hause fotografieren. Also zu Hause im Ferienhause. Was knittert denn hier? Von der Maske, das Papier. Nee. Ich hatte doch eine eigene Maske mit. Da guck. Ist ja der Hammer. Wir waren eben, das ist wieder so ein Ding. Wir waren eben einkaufen, klar, als wir angekommen sind. Wir brauchen ja für die Ferienwohnung, ist ja nicht all cuisine, all inklusive, braucht man noch ein paar Sachen. Und dann fiel mir dann auf beim Edeka. Upsi, du hast ja gar keine Maske mit. Dachte ich. Also ich dachte. War aber falsch gedacht, weil offensichtlich habe ich ja doch eine mit, das war mir nur nicht bewusst. Insofern hat mir dann die Holde eine gegeben, weil wenn ich nicht mit kann, kann ich ja auch nicht bezahlen. Der Plan ging nicht auf, sie war vorbereitet, das war jetzt bitter. Naja, also hatte ich dann doch eine Maske und konnte rein. Und jetzt, ich denke, was knistert denn hier die ganze Zeit? Und sie dachte jetzt, das ist das Papier von der Maske von neulich. Nein, es ist noch eine vollkommen neu eingepackte. Knaller. Naja, wie es so ist. Also keine Maske vergessen, aber dafür ganz andere Dinge. Heute Morgen war es ein bisschen stressig. Wir haben also klar planlos gestern Abend nichts gemacht, heute Morgen aufgestanden und haben gedacht, naja, wir packen heute Morgen erst vor der Fahrt, wie man das so macht. Und früher habe ich gerne mal so eine Liste geschrieben, was wir denn auf jeden Fall alles mitnehmen wollen. Aber die hat so eine gepolsterte Daunenjacke an. Leute, hier ist warm. Ja, aber das stimmt nicht, oder? Was? Mindestens haltbar bis 16.09. Bei gut zu kühlen bis 10.09. Ja, vielleicht. Nächstes Jahr. 16.09. Ja, das ist doch kein Problem. Wenn die jetzt untergehen im Wasser, dann ist es doch gut. Und wenn die jetzt oben schwimmen im Wasser, dann sollten wir sie vielleicht nicht mehr essen. Ja, wie auch immer. K1 war heute noch da, K2 ist da. Es wird ja gerne aufs Haus aufgepasst, wenn die Eltern nicht da sind. Und da war es heute Morgen ein wenig turbulent. Und dann war plötzlich ein Stick nicht da, den ich aber brauchte wegen der List mit den Geocaches. Und den musste ich dann suchen. Und das hat mich alles so aufgeregt. Und dabei habe ich dann die Hälfte vergessen. Ja, wir haben also diesen Stick. Aber ich habe keine Zweitbrille mit. Ich habe keine Sonnenbrille mit. Dann haben wir, damit wir WLAN haben, also damit wir überhaupt Internet haben, nicht WLAN, weil leider hat die Ferienwohnung kein WLAN, haben wir so einen Stick mit einem gewissen Datenvolumen, was wir dann für einen Laptop benutzen können. Der liegt jetzt auch zu Hause. Dann wird wohl das Handy meiner Holden als Hotspot dienen müssen, weil wer es vergisst, muss dafür bluten oder zahlen. So einfach ist das. Das ist hier so ein Schlafcaddy. Guck mal, der hat hinten auch Polsterzeug drin. Also wenn ich jetzt hier gleich von dir dieses Foto an diesem Ortsschild machen soll, ne? Aber dann mit Eiern, ne? Ist ganz klar, weil ich werde die nicht tragen. Ich brauche beide Hände. Wie? Abstellen. Du weißt schon, dass hier irgendwie nachher kommen Eierdiebe oder fährt einer durch. Oder da kommt ein Kuckuck und klaut es. Du weißt ja, wo diese Kuckuckseier alle herkommen. Ja, genau. Gegen die Sonne, wie jedes Jahr. Wie jedes Jahr gegen die Sonne. Wir können die Rückseite nehmen, da ist nämlich der Ort zu Ende. Ah, okay. Wir sind ja in einem ganz anderen Ort. Sprich, wir sind in dem Ort, in dem wir eigentlich jedes Mal sind. Ja. Da gibt es aber gar kein besonderes... Da gibt es aber gar keinen besonderen Namen für. Nee, ne? Aber wir können ja noch von der anderen Seite. Warum? Der hört sich scheiße an. Jetzt fahr weiter. Nach vorne, sonst weiß ich der Eier. Der Eierkarton ist trotzdem drauf, weil er ist auf dem Boden. Das nennt sich jetzt, das Bild nennt sich verloren. Jetzt tritt auch noch fast selber rein. Echt, nennt sich verlorene Eier. No fahr. Echt, das ist hier ein Verkehr. Es interessiert quasi seltenst und kaum irgendeine Sau. Aber auch das noch, das wird ja immer bitterer. So, jetzt wissen alle, dass du albern bist. Ja. Fein, ich hab's nicht ausgemacht, das kannst du selber. Moin. Ja, die Frau von Dr. Alban. So. Frau von TJ ist Alban. Ja, Narin? Alban, Narin? Nein. Weißt du das? Ich kann doch eben gucken. Guck mal, da mache ich hier meine Geocaching-App auf. Guck mal, die habe ich doch schon mal. Wow, meine Holde hat die Geocaching-App auf und haben wir den. Bei uns ist ja weit weg. Und die Parkbank haben wir. Und am Bach haben wir. Das ist ein anderer Weg, also das ist nicht der. Da könnte man hin. Ja. Jetzt gucken wir mal. 900 Meter, das könnte man machen. Jetzt gehen wir mit den Eiern cachen. Das ist doch. Es ist so. Oh. Schatz? Ja? Da hängen zuweilen Äste runter. Ah, danke. Schatz? Mhm. Warum rennst du denn in diese Äste? Achtung, Kind. Spielende Kinder. Achtung, Schatz. Spielende Kinder. Muss ich schneiden? Bitte schneiden, bitte schneiden. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, hier auf dieser Seite und da vorne, das ist so ein bisschen die Bronx. Und hier hinter diesem Deich sind die besser betuchten Häuser. Oder? Nein, das ist die Sache. Interessante Geräusche. Hat hier einer einen Vogel oder so? Das ist eine große Foliere, ne? Tja. Aber jetzt, wo die Sonne weggeht, wird es ein wenig kühler. So weit waren wir. Ja, die haben da einen Fahnenmast, den kann man umlegen. Nee, der ist einfach umgefallen, da ist unten ein Stück rausgebrochen. Jetzt brauchen die neuen, so wie ich das sehe. Und, wie weit ist es noch? 870. Ah? Wir müssen gleich rechts. Ah, nicht, dass es auf der anderen Seite der Gleis ist, ne? Das kann sein. Moin. Ja, dann kannst du das vergessen, da brauchst du halt 2 Kilometer Umweg. Nein, da ist ja ein Weg. Wir kommen ja auf dem Weg. Wenn wir hier durchkommen, wir kommen aber nicht durch. Das ist das Problem. Wir kommen nicht durch, da hinten hin. Das ist die Frage, jetzt können wir da... Guck mal, nehmen wir den Weg. Aha. Genau in die Richtung. Das Schöne am Lavalieren hier in Nordfriesland ist, keine Berge, keine Hügel. Flach. Thomsen. Das erinnert mich an das Boot. Da sind sie auch mit dem Boot irgendwo auf dem Nordatlantik. Es ist stürmisch, Wellen und Gischt kommen über das Schanzkleid des Turmes. Und dann sehen sie unweit ein zweites U-Boot. Thomsen, das ist Thomsen. Und dann treffen sich die beiden irgendwo da. Das ist halt total unwahrscheinlich, ne? Das ist so, wie wenn sich zwei mit Geländewagen in der Wüste treffen. Also die Wüste ist ja riesig, genauso wie das Meer. Und dann sind da zufällig 2 U-Boote oder in der Wüste eben 2 von diesen Geländewagen. Wahnsinn, oder? Sind wir bald da? Ja. Oh, ey, wir sind jetzt 1 Kilometer gegangen und jetzt sind es immer noch 700. Eben waren es 800. Kann das Scheißding nicht routen? Naja, wenigstens musst du die Eier tragen, die ich für dich erstanden habe. Da kommt auch schon die erste Eiermöwe und will die klauen. Aber hier ist auch so ein Verkehr. Hier sind wir doch eben hergekommen. Wir sind gleich wieder beim Edeka. Sag mal. Hier gibt's mehr, wenn wir durchgehen. Das muss nicht besser sein. Die Vögel, die fliegen jetzt in den Wussen Norden. Da hinten geht die Sonne unter. Dann fliegen die jetzt nach Osten. Hä? Ja, aber die Sonne, die ist da und die fliegen in die Gegenrichtung der Sonne. Also Osten. Was sagt dein Handy? Ist da ein Pfeil? Ja. Sag ich ja, nach Osten. Oder Nordosten. Rechts, dann gehen wir quasi im Kreis. Ey, das müssen wir gleich alles noch zurückgehen. Wie weit ist denn noch? Ja, noch keine Antwort. Meter in die Höhe. Hä? 200 Meter in die Höhe. Ja, das gehe ich aber auf der anderen Seite. GT ist 1,52, Größe ist klein. Auf dieser Seite oder der anderen? Auf dieser Seite. 85 Meter. Aha. Könnte da hinten das Laternending sein. Den hast du ja am Bach, also ich weiß nicht. Wie weit noch? 5, 6. Ja, guck mal da an dem Ding. Terrain 2. Du sagst Terrain 2. Ja, muss man da oben die Kappe abnehmen. Tippe ich jetzt mal. Nicht Rollstuhlfahrer geeignet. Ja, das wäre keine T2. Aber doch, du kannst dich ja hier irgendwo draufstellen und dann. Das glaube ich nicht. In den Spuren nach würde ich sagen da, aber ich habe keinen Bock darüber zu springen, da falle ich auf die Fresse. Ja. Da habe ich keine, da habe ich jetzt keinen Nerv drauf. Ein andermal. Hä? Einen anderen Tag nochmal. Ja. Hättest du ja auch mal vorher gucken können. Ja, Entschuldigung, das konnte ich aber auch nicht sehen von der Karte. Nee, du hättest mal die Loks lesen sollen. Du weißt doch, wir müssen Loks lesen. Loks ist so wichtig. So. Hinweise und Loks. Jetzt können wir eigentlich nach Hause gehen. Ja, ich guck grad, Scheiße hier. Cashen, ehrlich. Wo müssen wir hin? Wenn du eben einen optimalen Weg gegangen bist, dann... Das weiß ich nicht. Das war von der Geocaching-Karte, die ich nicht gut sehen konnte. Echt. Ja, nur warten Sie mal, gute Frau. Kann der das auch Norden in Richtung gehen oder sind wir hierher gekommen? Wir sind von da gekommen. Im Endeffekt kommen wir an dieselbe Stelle. Will ich aber nicht. Ich will noch bei dem Cache vorbei. Ach so. Nur er zeigt mir nicht, wie ich gehen soll. Der zeigt mir hier einen bescheuerten Pfeil. Eigentlich müsste ich, ja, da müsste ich hierher gehen. Tipp ich, oder? Das ist ja total bescheuert, wenn der mir zeigt, mit dem Pfeil nach da, aber im Endeffekt gehe ich ja nach da. Ja, das ist totaler Blödsinn. Das hat er bei mir gerade auch. Wir wissen ja, also wir sehen ja durch den... Ich mach das zu, ich mach mit CGO auf, das ist mir doch zu albern. Die haben wenigstens eine vernünftige Karte. Echt. So ein Blödsinn. In der Nähe. Zack. Baum, Buddel, Buddel, Parkbank. Zack. So, steht jetzt hier. Beschreibung, Karte. Klack. Der nordet das aber auch nicht vernünftig. Was soll denn das? Wo stellt man das denn ein? Routentracks. Positionsverlauf. Nein. Schnelleinstellungen, auch Quark. Ja, mein Freund, wie Optionen? Also ich finde das vollkommen bescheuert. Dass der die Karte nicht so hindreht, wie ich die gerne hätte. Hat der die immer genordet oder was? Ich habe keine Ahnung. Total bescheuert. Das ist ja vollkommen albern. Da muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Kommt davon, wenn man Navi hat und das Navi nicht mitnimmt. Das ist dieses Handycachen, das ist ja noch nicht meins. Naja, jetzt werden die eingefleischten Handycacher sagen, musst du dich halt mit auseinandersetzen. Ist halt nicht immer alles so, wie du es gerne hättest. Ja, haben sie ja auch recht. Aber ist trotzdem albern. Da muss man ganz einfach sagen können, pass auf, dreh die Karte in die Richtung, wohin du gehst, dann ist das super. Aber es ist doch absolut albern, wenn jetzt der Pfeil nach vorne zeigt, so als würde ich nach vorne gehen, aber ich bewege mich seitlich rechts. Das ist doch... Und dann ist das auch noch bei beiden Apps gleich. Bei mir geht das so. Ja? Ja. Interessant. Und warum geht das bei dir so? Das weiß ich doch nicht. Ich habe die andere Machen, das geht so. Aha. Tja. Dann ist das vielleicht mein... Das ist vielleicht auf dem Samsung programmiert und nicht für Sony. Was weiß denn ich? Guck mal. Jetzt zeigt er mir auch, dass ich in die Richtung gehe. Zumindest das. Wenn er auch die Karte nicht dreht. Nur einen Schritt weiter. Mehr entdecken, experimentelle Features. Geocaches mit Trackables, Lade-DT-Rastersuche. Ach du Scheiße. So, es gibt also hier bei Profil, gibt es deine Navigationsoptionen. Und dann kannst du sagen, Karte eingenordet lassen. Und das war abgeschaltet. Und jetzt schalte ich es nochmal ab, händisch. So. Aber er dreht sie ums Verrecken nicht. Tja, ja, dann ist das leider so. Parkbank, ja. Siehst du was? Ich sehe auch nichts. Wahrscheinlich hier hinten hinterm Baum. Tippe ich mal so. Schöner Weg mit Blick auf. Nicht geeignet für Rollstühle. 1515 Mikro. Ich tippe hinten auf den Baum. Hinterm Baum. Bestimmt hinterm Baum. Aber wo sollte er sonst sein? Woanders wird er ja Drecksch. Und hinterm Baum. Ah, wer hätte es gedacht? Ein Pettling. Zis. Die Holde hat's gefunden und ich signiere es jetzt. So sieht's aus. Was haben wir denn heute? 14. Eben habe ich noch gewusst. Ich hatte es ja schon gesagt, ne? Ja, wenn man es schon mal sagt. So. Ja, könnten Sie im Podcast nachhören. Das ist wohl vollkommen richtig. Laut Handy ist es GC9JCDC. Dann hätten wir das auch erledigt. So, das schließen, das öffnen, da gucken. Und jetzt gehen wir da geradeaus und dann biegen wir ab und dann sind wir quasi da. Heute schon mein halbes Kontingent aufgebraucht. Ach so, vielleicht mal die Standortdaten wieder abschalten, weil die saugen nur unnötig. Jetzt haben wir immer noch keinen Tisch gebucht, ne? Genau, wir wissen ja noch nichts. Was ist das denn? Da steht ja gar nicht Breslau. Ne, ist ja auch Breklum. Ach ja, stimmt. Na, wenigstens. Eine Dose. Ja. Der Urlaub ist gerettet. Naja, da werden vielleicht noch ein paar mehr. Es könnte ja dieser Westerheber könnte jetzt Leuchtturm Westerheber. Den ich ja damals den F4en musste, weil er ja wegen Corona nicht zugänglich war. Aber das wurde ja dann geklärt. Jetzt liegt halt ein Pettling irgendwie draußen, keine Ahnung. Vielleicht kann man da jetzt auch wieder hin. Ich weiß es nicht. Aber das werden wir morgen hoffentlich feststellen. Denn morgen ist Ersatz Nordseetaufe 2022 und wir treffen uns für einen Spaziergang zum Leuchtturm Westerheber. Ich hoffe ja nur, dass hier nach diesem Parkplatz da hinten noch ein Weg kommt und wir nicht das Ganze jetzt auch nochmal umlaufen müssen, weil dann drehe ich frei, aber da hinten ist zumindest ein Schild für einen Weg. Jetzt habe ich aber schon langsam Hunger. Der will uns 30 Minuten wieder zurücklotsen. Das machen wir aber mal nicht. Das ist auch geil. Das ist ein Verkehrsschild, also ein Straßenschild. Und darauf steht Fußweg zum Krankenhausweg. Das klingt spannend. Betreten auf eigene Gefahr. Aha. Wir haben zum Krankenhausweg gefahren. Hörst du die Vögel? Ja. Moin. Das heißt dann, wenn man die Vögel hört, dann sind wir hier richtig. Sind wir da vorne eben abgegangen. Nein, ist auch ein Kreisel. Jetzt wird es langsam kühl. Ich hoffe, dass da vorne ein Weg nach rechts geht. Müssen wir nach links? Na dann. Wie glaube ich? Ich würde eher sagen, wir müssen nach da, aber. Ja. Dann hätten wir vielleicht den Fußweg nehmen müssen. Oder sind wir hier schon in. Ich würde sagen, wir müssen da, wo das Auto kommt, links. Weil da das weiße Schild steht, wo wir eben. Dann sind wir ja vielleicht schon in Rittdorf. Das wäre gut. Ja, hier müssen wir. Na dann, an den Autos sind wir vorbeigekommen. Könnte aber auch ein Sonnenaufgang sein. Auf dem Heck von dem Camper. Ja, Ja, genau. Schnell hinein, hier schwimmen Mücken. Später haben wir uns noch mit einem Bekannten in Niebüll zum Essen getroffen und dann war der Anreisetag auch schon vorbei und ich sank müde ins Bett. Aufgrund der ungewohnten Matratze und eines klumpigen Kopfkissens, Kunstfaserkopfkissen sind die Seuche, war die erste Nacht unruhig und wenig erholsam. Steckt da wohl möglich der Fasermann dahinter? Man weiß es nicht. Dementsprechend müde startete ich in den nächsten Tag. Ersatz Nordseetaufe 2022 stand auf dem Programm, doch die Holde musste zunächst noch etwas besorgen. Heute ist Ersatz Nordseetaufe 2022 und die Holde holt halt noch etwas im Drogeriemarkt. Anschließend werden wir auf dem direkten Weg zum Parkplatz Westerhever, also Leuchtturm Westerhever, fahren, uns da mit Leuten treffen und dann gehen wir zum Leuchtturm Westerhever spazieren. Soll schauern. Das begeistert mich dann erstmal ein bisschen weniger, aber vielleicht haben wir auch Glück und die Schauer halten sich in Grenzen oder sind ein bisschen kürzer und dann ist das alles nicht so schlimm. Wir werden es erleben. Andere Geschichte, gestern haben wir uns noch mit einem Bekannten getroffen, sind lecker essen gewesen in einer Taverne, diesmal nicht die Taverne Kreta, wo wir sonst immer hingehen, freitags vor der Nordseetaufe, sondern diesmal auch alternativ die Taverne Rhodos. Das war aber dahingehend begründet, dass unser Bekannter auch in diesem Ort wohnte und es wäre unsinnig gewesen, den dann abzuholen und uns dann woanders zu treffen. Also haben wir dann die Taverne in dem Ort genommen und ja, wir waren an dieser Stelle nicht allzu weit von der dänischen Grenze weg und das Hauptklientel in dieser Taverne waren tatsächlich Dänen. Es scheint also so zu sein, dass es da einen gewissen Tourismus gibt, gerade zu Wochenenden hin, weil Lebensmittel in Dänemark wohl teurer sind, wie uns unser Bekannter sagte, und die dann reihenweise kurz hinter der Grenze in schmackhaften Etablissements speisen gehen. Also es war sehr laut. Die haben ja Organ und die Hütte, die war halt von dem Raum her, wo wir waren, ziemlich klein, aber es waren halt sehr viele Sitzplätze. Es war unendlich laut. Also wir hatten schon Schwierigkeiten, uns zu unterhalten, wenn wir entspannt zurückgelehnt waren. Wir mussten uns schon auf den Tisch lehnen, damit wir uns hören konnten. Es war schon spannend. Ja, aber ein interessantes Erlebnis. Deshalb wollte ich euch das mal erzählen. Also ist schon interessant. Mein Fazit, vielleicht am Wochenende oder abends, ja, nicht unbedingt direkt in Grenznähe essen gehen, weil da könnte es dann immer relativ voll sein. Masken trug da niemand. Es wurde auch nicht nach irgendwelchen Sachen gefragt. Corona ist ja tot, also es interessiert wohl offensichtlich niemand mehr. Ja, jetzt lassen wir uns mal überraschen, ob man sich da jetzt was geholt hat oder nicht. Der heutige Schnelltest, naja gut, wenn es gestern war, wäre es auch Unsinn gewesen. Aber weil wir uns heute halt mit anderen Leuten treffen, haben wir dann morgens auch nochmal einen Schnelltest gemacht, meine Holde und ich. Und noch sind wir negativ. Ich denke, wenn, wird sich da gegen Mittwoch etwas zeigen. Und ansonsten, falls nicht, haben wir Glück gehabt und können möglicherweise darauf schließen, dass die Impfung geholfen hat. Weil wir haben vorletzte Woche, verdammte Axt, wie die Zeit vergeht. Ja, auf jeden Fall kürzlich die angepasste Omikron-Impfung bekommen. Ich habe darüber berichtet und die auch sehr gut vertragen. Ja, und jetzt ist eigentlich alles schick, hoffe ich. Und sollte es da irgendwas geben, dann erwarte ich keinen allzu schweren Verlauf. Ja, und nu warte ich auf die Holde. Ich weiß nicht, was die in diesem Drogeriemarkt noch so alles zusammenkauft. Das sollte doch eigentlich nur eine Kleinigkeit. Ich verstehe das nicht. Ja, hier in den Geschäften, hier oben in Nordfriesland, kann man sagen, vielleicht 5% der Leute, die da drin sind, und das sind meistens Ältere, tragen Maske, nicht unbedingt FFP2, sehr oft auch ganz einfache OP-Masken. Und da kommt die Holde auch schon. werde sie direkt warnen, dass ich gerade aufnehme, damit sie nicht irgendetwas sagt, dass ich sie rausschneiden muss wieder. Ne? Man muss ja, wenn man Leute aufnimmt, die Leute... Ah, ich bekomme Geld. Wow, warum bekomme ich Geld? Weil ich dir gestern welches gegeben habe. Für die Eier. Sowas in der Art. Aha. Das drehen wir jetzt mal runter. Weil wenn ich schon aufnehme, dann will ich da jetzt nicht irgendwelche GEMA-pflichtigen Sachen haben. Aber ich schalte jetzt auch mal ab, weil für gestern habe ich ja alles erzählt. Und alles Weitere dann ab dem Parkplatz. Bis dahin. Treffpunkt war ein Parkplatz kurz vor dem Deich und dem Fußweg zum Leuchtturm Westerhever Sand. Wir waren kurz vor 11 vor Ort und mit trafen auch die üblichen anderen Verdächtigen ein. Nach der gewohnten Menge Hallo und Wie is it? Ging es dann los. Aufgrund eines Lab- oder Earth-Caches zerfiel die große Gruppe nach kurzer Zeit in kleinere Grüppchen, die die eine oder andere Lösung suchten, was mir wiederum die Gelegenheit gab, mich schnellen Schrittes abzusetzen. Westerhever die zweite. Ich gehe ein ganzes Stück vor der Gruppe. Es ist heute ein recht nebliger Tag, zumindest hier in Westerhever. Es ist auch ein bisschen Wind. Hört man wahrscheinlich, weil der Puschel das nicht ganz so wegkriegt. Ja, vor mir liegt der Leuchtturm. Es sind nur wenige Leute hier auf dem Weg, die da hingehen. Es könnte heute auch schauern. Eben hat es auch ein ganz klein bisschen genieselt, war aber jetzt nicht so wild. Das hier ist eben dieses etwas rauere Klima, was ich hier oben so mag. Wind, Nebel, nicht zu heiß. Eigentlich sehr angenehm. Und die Salzluft, das ist schön. Ja, und da ist er jetzt, der Leuchtturm. Ich bin noch ein ganzes Stückchen weg. Aber ich mache ab und zu immer mal wieder ein Foto. Vor 2 Jahren war ich schon mal hier, um den Cache am Leuchtturm zu finden. Aber aufgrund der Corona-Maßnahmen war der Cache eben nicht findbar, weil man nicht zu ihm gelangen konnte. Und dementsprechend habe ich auch gelockt. Heute, beziehungsweise eine kurze Zeit danach, wurde er dann als Paddling vorne an den Zaun vor die Absperrung gelegt. Und heute möchte ich mal gucken, ob er da ist. Es ist jetzt ungefähr 2 Jahre später. Dann schauen wir halt mal, ob wir ihn finden können. Ich gehe mal davon aus, unsere ganze Gruppe ist da heiß drauf. Das sind 1, 2, auch ganz viele. Nur aufgrund eines Lab-Caches scheinen da noch einige Leute Fragen zu beantworten, weswegen die Gruppe ein ganz schönes Stückchen zurückbleibt. Ist aber nicht schlimm. Ich nähere mich jetzt langsam weiter an. Man muss hier einen recht großen Bogen gehen. Vom Parkplatz zum Leuchtturm. Also es gibt jetzt nicht unbedingt den direkten Weg. Wer noch nicht hier war. Neben mir breiten sich die Salzwiesen aus. Ein Schwarm Stare steigt immer mal wieder auf und macht eine sehr interessante Formation am Himmel. Das Gras, soweit es noch steht, liegt relativ flach. Es ist hier ziemlich feucht und schlammig und der Wind, der drückt es halt runter. Einfach fantastisches Stück Natur. Moin. Du musst bei dem Rädchen auf Wasser und halten. Oben an der Leuchtturmspitze kann ich eine rote und eine grüne Markierung sehen, beziehungsweise rote und grüne Filter. Ich müsste eigentlich mal gucken, wie die Befeuerung hier ist. Müsste man eigentlich in der Seekarte sehen können oder vielleicht steht es auch irgendwo in der Wiki. Aber ich glaube, es ist neben roter Sand eine der meistgezeigten oder auf Fotos meistgezeigten Leuchttürme hier überhaupt, weil er halt so markant ist mit den beiden Häuschen daneben und auf diesem grünen Hügel steht. Ja, sehr, sehr schön. Vielleicht kann man natürlich heute auch direkt da dran gehen. Das weiß ich nicht, weil Corona ist ja offensichtlich vorbei, offiziell. Wobei, naja, möglicherweise wird sich das in ein paar Wochen ändern. Aber heute ist heute. Insofern schauen wir mal, wie es wird. Das Tor ist offen. Da bin ich mal gespannt. Zuallererst werde ich mir aber jetzt einen schönen Punkt suchen, wo ich ein schickes Foto machen kann, bevor die ganze Gruppe da ist und nachher dort noch jemand davor steht. Ein wenig schlammig, macht aber nichts. So. Ja, es ist nicht die Seite, von der normalerweise der Leuchtturm fotografiert wird, weil wir sind hier auf der Rückseite und auf der Seite stehen leider Bäumchen und Sträucher daneben. Aber macht nichts. Ein Foto ist ein Foto. Na Hund? Ja, rennt zu Herrchen, das ist gut. Die haben das Tor auf. Ist der Cache jetzt hier oder vor dem Tor? Aber die haben das Tor offen. Keine Ahnung. Die machen da irgendwie diesen Lab-Cache. Da brennt Licht. Das ist auch schon schön. Hängt ein Zettel. Steht denn da? Aus Gründen der Corona-Infektions beachten Sie bitte geeignete Mund-Nasen-Bedeckung, 1,50 Meter Hust-Nies-Etikette, Handhygiene. Jo, das Übliche. Hast du den Cache hier schon? Hier muss ein Cache sein, ja, weil ich habe den vor 2 Jahren... als NA deklariert, weil man hier nicht dran kam. Ich fasse jetzt den Leuchtturm an. Wirksam. Ich weiß nicht, ob der hier jetzt oder ob sie den immer noch vorm Zaun liegen haben. Die Holde hat... Hast du auf? Hundi? Hast du offen? Und hast du gefunden? Warten Sie auf... warten Sie. Muss doch der Traddi sein. Los geht's. Aha. Ja, dann muss er unten am Schild sein. War doch klar. Die Sacknase. Ja, könnte man so sehen. Also eigentlich gehört er nach da oben, aber wie gesagt, da war ja zu, da konntest du vor 2 Jahren nicht hin. Dann war ich halt böse. Wie ich halt so bin. Und gesagt, ein Cache, der nicht gefunden werden oder gesucht werden darf, der ist halt... Scheiße. Ja. Hast du einen Hint, Frau? Wahrscheinlich rot. Ja, seid ihr schon fertig? Wird wohl hier irgendwo sein. Ja, ich mach trotzdem erstmal die Station dazu. Ach so, nee, wir meinen den Traddi dann, ne? Erstmal den doofen Traddi finden. Ist er hier? Abend mit unter die Dusche. Ja. Kann man das aufmachen, das Ding? Ist ein Schloss unten. Ah. Ich weiß das nicht. Diebstahl zwecklos. Aber Geocaching kommen. Nee, ich war hier nicht. Wo wir vor 2 Jahren hier waren, meine ich. Ja, nee, 6. 100 Dings Westerhever, genau. Wo ist er denn jetzt? Hasse? Wow. Ja. Wanderhind, alles gut. Westerhever. Leuchtturm Westerhever. Jahre Leuchtturm. Oder so. Na ja, da hier ist er doch gleich. Gefunden. 2022. Das ist auch eine Zettelwirtschaft hier. Kann man einen diesen Drecks-Paddling halten. Ah, Stempelfuzis. Hat man ein Feuerzeug. Drecksscheiß hier. Kannst du mal eben halten. Das ist wieder hier so ein Owner. Dann schreibe ich diesmal wieder, randaliere ich wieder rum. So, ich könnte ja auch mal eine Wartung machen, ne? Du musst jedes auch eine Wartung machen, ne? Was? Machen wir. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ist ja ganz das, praktisch, dass aber interessanterweise hatte ich aber schon auf Twitter ein paar Stunden vorher gesagt, ich muss ja mal wieder eine Wartung machen. Kann man hier was finden? Ja. Nee, kannst was übernehmen. Ich hab mal einen Kaschel. Vielleicht könnt ihr den besser verstecken. Oh Gott, nein, der ist aber älter hier, den habe ich. Kann einfach schmeißen. Klein Ile, das ist ein kleiner Ile, nie gehört. Aber da weiß sie ja schon Bescheid. Hast du dich reingeschrieben? Nee, ja, muss ich auch noch machen. Ne? Oder ich kann das, wie du willst. Oder willst du? Oder? Ich kann das schon machen. Wird schön. Das haben wir ja 15. oder so, ne? Ja, aber ich schreibe da jetzt kein Datum, das ist mit Zahlmann. Da war ein Einhorn im Lochbuch. Was? Da war ein Einhorn drin. Ein Einhornschlüssel. Das ist ja auch kein Logbuch, es ist ja nur ein Zettel. Drei Pfähle weiter am Zaun. Weiß nicht. Klo macht froh. Und ihr beachtet auch die Toilettenhygiene, dass ihr eine Maske tragen müsst. Steht nämlich vorne am Eingang. Siehste, das ist ja hier schön. Als Wassertank. Ja. Wenn der mal dehydrieren musste, hat man den da rein abgelassen. Das stand auf dem Schild da. Lesen macht klug. Genau. Lesen macht A. Ah. Ja, der Stockenstieg, der ist, das wäre die Alternative gewesen. Aber der ist kein Durchgang. Betten doch. Der ist von außen wahrscheinlich zu. Oder von innen. Ah. Ah. Genau. Gucken wir. Ja. Nur nicht durchstellen. Ne? Durchgucken darf ich ja. Durchgucken darfst du, ja. Klar. Da sind Pilze. Noch mal gucken. Ist ganz spannend. Ja. Sieht ganz anders aus. Wow. Du musst natürlich mit öffnen und mit Türen machen. Auch. Wo steht das mit dem Wassertank? Unten am Schild. Ach, da hinten? Ja, im Aufstieg. Wassertank ist nicht richtig. Und Wassertank für den Leuchtturm wäre das auch nicht richtig. Ja, aber da war das Frischwasser drin. Und jetzt schreiben wir Frischwasser. Keiner hat gesagt, dass ich mir das merken sollte, was da stand. Müssen wir leider beim Ausstieg nochmal nachgucken. Darf ich dich audiophil im Podcast mitverwenden oder möchtest du rausgeschnitten werden? Ich kann ja nichts dafür, ne? Ich höre es ja eh nicht. Also dann kann ich dich ja nicht belangen hinterher. Ich muss nur wissen, ob ich es darf. Ja, doch. Danke. Dann bist du jetzt nämlich mit dabei. Ach du Schied. Ja, siehst du. Sprechen Sie in dieses Mikrofon. Ja, ist schön hier, ne? Das sah jetzt genauso aus? Warte mal, wir können das mal Stereo machen. Ich mache jetzt die Seite auch noch auf und dann gucken wir durch beide gleichzeitig. Das kannst du so machen, ne? Ja, hier so vor dem. Ja, pass auf. Der Geotype, ne? Jetzt machen wir hier. Ich hatte ganz böse Fotos gesehen im IPA. Die waren so von 1914, 1915. Original Stereoaufnahmen. Das war nicht gut. Wir gucken gerade, ob es beides gleich ist. So, ich mache mal ein Foto so zum. Nee, der eine, guck mal, der eine, der ist schon höher als der andere. Ja, aber dafür ist der breiter. Ja, das ist der Hammer. Jetzt müsste man das messen. Hier könnte man eigentlich ein Mystery draus machen. Ne? So. Ja. Öffnungsfläche. Problem ist, hier ist nicht mehr so viel Platz für so komischen Dosen. Aber ja, man muss ja drei Kilometer, also hier ist ja die Frage, und 3 Kilometer weiter, am Ende vom Stockenstieg, der ja meistens gesperrt ist, wo aber keiner hingeht. Das ist ja alles hier Naturschutzgebiet. Die heulen ja nicht mehr rum, diese Reviewer. Du darfst ja da auf dem Weg gehen. Ja, das hat mir ja bei jemand dabei. Hast du mal ein Edding? Hat bei mir auch jemand gesagt, auf so kleine Hallig, mitten auf dem Fußballfeld. Durfte ich auch wenn nicht du leben. Jetzt, wenn du jetzt ein Edding hättest. Ich weiß, wer das war. Wenn du jetzt ein Edding hättest. Dann würde ich hier vorne drunter schreiben, also hier steht Stockenstieg. Ne? Der Stockenstieg war früher die einzige Wegverbindung zwischen Leuchtturm und Deich. Es ist nur von Juni bis September geöffnet. Von Anfang Oktober bis Ende Mai ist der Weg gesperrt, damit die Gänse, die im Vorland rasten, nicht gestört werden. Da der Weg sehr schmal ist, ist das Betreten des Stockenstiegs nur vom Leuchtturm in Richtung Deich möglich. Fahrradfahren und Schieben ist auf diesem Weg verboten. Wir bitten um Ihr Verständnis. Jetzt kommt der Edding. Geocaching ist erlaubt. Machst ein Foto, schickst du mit ein, supi. Du kannst ja auch einfach eine Gänsepause, eine Fledermauspause einführen. Ja, machen wir eine Gänsepause. Das ist doch cool. So. Jetzt haben wir schon wieder die Welt gerettet. Weil das wäre vollkommen okay. Oh, der läuft rein. Ja. Weg ist er. So, alle da? Keine Ahnung. Kann ich ja rumlaufen. Machen wir es ja im Auto. Ja, großer Fehler, weiß ich auch nicht. Ha? Lecker, lecker. Jetzt kommt die Sonne raus. Ja, schön, ne? Ja, wie hier sind. Ja. Möchtest du genau wie dein Holder mit auf diese Aufnahme? Auf welche Aufnahme? Ach so. Ich kann dich auch rausschneiden, wenn du möchtest. Alles gut, mein Lieber. Gut, das ist fein. Ach. Wir haben uns gerade überlegt, wie wir es schaffen, hier ein Mystery mit dem Edding zu nehmen. Mit dem Edding? Ja. Weil hier ist ja Naturschutzgebiet. Da hinten ist dieser komische Pfad. Und der ist in einer bestimmten Zeit gesperrt wegen Gänse. Also darf man da nicht Radfahren, man darf nichts. Aber wir könnten drunter schreiben, aber Geocaching ist erlaubt. Dann machen wir ein Foto, dann reichen wir das ein und dann können wir hier eine Ablesestation machen und dann ein bisschen weiter an dem Pfad legen wir das Ding. Das ist doch geil. Und dann können die Reviewer nichts machen, weil steht ja, da ist erlaubt. Ha? Wir haben nur kein Edding. Aber den besorge ich morgen und dann fahren wir hier nochmal hin. Okay. Ich habe nur V-Stift mit. TJs Hände beschmieren Cash und Schild und Wände. Ich müsste vielleicht mal ein Foto von der Type machen, die da haben. Und dann mache ich einen Aufkleber, der genau in der gleichen Schriftgröße ist. Dann sieht das aus wie gedruckt. Versuch es wert, ne? Bescheißen für Fortgeschritten. Ja. Okay. Und dann gucken wir mal, wenn die dann sagen, das stand da nicht, dann habe ich ein Foto. Die fahren da nicht extra wegen hier hin. Machen die nicht. Ich bin auch vertrauenswürdig. Nur die Webcaches geht ja ins Starten. No comment. Ja. Ja, das ist so schön. Ja. Ich liebe das, ja. Auch gestern Abend, als wir nach Nibül gefahren sind, ne, dann war schon überall dieser Nebel und so und dann guckten dann einfach nur so ein paar Sträucher aus dem. Achso, ist das dieser Special Labcache, den wir gemacht haben? Lab der Horizonte? Ja, der ganz Schleswig-Holstein im Süden da. Ganz am Anfang, als der Lab kam. Doch, da hatten sie doch irgendwas gemacht vor 3 Jahren. Also einer der ersten Labcacher waren. Da ist ja der Bonus hier. Und der Hint ist, wichtig ist, Hint ist, mehr brauchen wir ja nicht zu finden. Oben, Weg muss nicht verlassen werden. Hier oben kann er nämlich sein. Wir laufen ja so ein, das heißt, irgendwo auf der Brücke, auf dem Weg zurück, ist irgendwo. Ich habe mich eben mit dem Vogel unterhalten. Also als ich über diese erste Brücke gegangen bin, saß der auf dem Geländer und der sagte immer Rack und ich sagte immer Rack. Und dann sagt er Rack, Rack und ich sagte auch Rack. Dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und irgendwann ist er dann weggeflogen. Wahrscheinlich hatte ich zu viel Dialekt. Eigentlich, dass er die Freunde holen. Oder seine Freunde holen. Aber weißt du, wenn der wiederkommt, sage ich Lepp, Lepp. Und vielleicht weiß er das und dann fliegt er dahin, wo die Dose ist. Das wäre auch noch geil, oder? Hey, wir haben noch gar nichts getan. Das ist der Hammer, ne? Und schon so lustig heute. Ja. Möchte noch jemand was loswerden? Hat jemand noch einen Fetting dabei? Nee, nur einen selbst benutzen. Fisk. Das ist ein Problem. Ich bin schlecht vorbereitet. Nee. Wir sind echt gar nicht vorbereitet. Nee. Ja. Warum eigentlich? Wir haben einen Kaffeebecher heute Morgen verstanden. Achso, ich wollte gerade sagen, ein Kaffeebecher geht ja auch. Ich soll weiterreichen. Keks geht immer. Was ist denn das für ein Keks? Zuckerkeks. Na gut. Ich glaube, ich kann da nicht helfen mit. Ich reich mal weiter. Oder? Ich habe einen Fetting. Oh. Nein, ich hatte schon. Lass drin. Das ist nicht so einfach. Oh, es steckt viel Spaß in Toffifee. Genau. Oh, das muss man hier genau, drücken. Genau, einmal drücken, genau. Wenn es hält. Ja. Und dann fällt danke. Die ganze Platte raus. Oder die Hälfte davon. Mm. Ja, ja, ich sehe schon da unten. Dankeschön. Mini-Muffin? Danke. Schon bin ich wieder fett. Mein, du hast auch noch einen. Ich warte mal, bis alle was haben. Ich sehe schon, was hier ist. Ey. Zunehmen in 2 Sekunden. Fies, ne? Hustenbonbon. Nee, und das darfst du nicht. Schokolade. Weißt du, was der darf? Du kannst das Papier haben. Leon, mach das nochmal mit Hygiene. Da wir auch wieder nicht. Genau. Man weiß ja genau, da ist Hühnerherzen. Ja, aber man weiß, wenn er gleich steht. Ich will ihn nochmal stehen haben hier. Lecker sie. Das ist ja wohl der Hammer. Ich fand das gerade so süß, wie er gestanden hat, aber mach das hier nicht. Möchte einer Crepe haben mit Schokoladenfüllung? Auch nicht schlecht. Nein, danke. Dann wäre ich gemästet. Jetzt müssen wir doch runtergelaufen. Ja, das ist ja runtergelaufen. Aber es tut mir leid. Normalerweise hätte er auch Mörb sagen müssen. Normalerweise hätte er auch ja Mörb sagen müssen. Du stehst nämlich ungünstig. Ne? Normal hätte er Mörb sagen müssen. Genau. Mörb? Mörb. Mörb hätte er sagen müssen. Weil es ja eine Trethupe. Mörb. Ach, ganz kurz hat sie ja reagiert. Ah, das habe ich nicht mitgekriegt. Ich hatte Wind auf dem Ohr. Ganz kurz. Also einmal kurz einbeißen. Ja, ich habe auch direkt glücklicherweise Nähe gesagt. War eine gute Entscheidung. Ja, denke ich mir. Ich kann mir auch einen Liter Fernet in den Kopf schütten, macht auch nicht glücklich. Nix. Nee, gibt da andere Sachen. Vorzugsweise aus Eichenfässern und alt. Warum haben wir eigentlich unsere kleinen Fläschchen jetzt nicht mit? Die hast du extra mitgeschleppt. Wo sind denn die? Im Bus. Ja, gut. Kleber. Macht ja nichts, da müsste er ja noch mal hin. Ja, wir kommen ja noch zum Bus, bestimmt. Genau, Klapptisch raus und yay. Ja, eben. Letztes Jahr war immer Schnapp. Was empfiehlst du denn? Da fehlt der Bacon. So. Ja. Also so ist das doch nichts. Ja, du weißt doch, wie das geht. Ja. Aber wann soll ich das denn machen? Ja. Noch lange nicht alles. Auch wenn das jetzt gerade. Nein, nein, nein. Einfach zu gießen. Aber das trinke ich nicht. Warum packen die das alle aus? Spirituose mit Aroma. Ja, das ist ein langer Weg gewesen. Nee, danke. Langer Weg, ja, klar. Wir haben uns verloren. Ne? Hm? Hier raus war ja einfach. Da stand ja ein Wegzeichen, um zurückgucken denn. Doch, da. Da, wo der Weg hoch. Ja, wir sollten vorher mal ans Meer gehen. Das haben wir letztes Mal nicht gemacht. Wir sollten diesmal ans Meer gehen. Warum hast du da so ein Puschel? Machst du eine Aufnahme? Ja, aber die schneide ich raus, es sei denn, du sagst und möchtest draufbleiben. Er weiß das, also ihn darf ich aufnehmen, das ist okay. Ich erzähle ja immer Quatsch. Eben, ich auch, das ist, wir erzählen immer nur Quatsch. Das ist Sinn und Zweck der Geschichte. Genau, das ist Sinn und Zweck der Geschichte. Ich nenne es seichte Unterhaltung. Kann man hören, so muss eine man schöne, aber nicht. Kaffeehausmusik. Ja, das wir haben, ne? Was? Das wir haben. Das wird die Aufnahme 112, denke ich. 111 ist Notruf. Jetzt. Nee. Notruf Westerheber Leuchtturm. Konserve. Notruf haben könnte. Hey, wir schauen. Nee, ich schneide jetzt den Urlaub irgendwann zusammen und dann vielleicht ein paar mal, Teilen jetzt oder kommt so. Die Sonne. Jetzt, ja. Sagst siehst du hier, jetzt, ne? Wo ich sage, ne? Hier. Ja. Aufnahme dann, läuft, kommt die Sonne. Ja. So ist das. Du musst dann ja auf irgendeiner. Ist er denn? Wo sind wir denn jetzt? Das habe ich versucht. Haben wir da Möhren? Ja, nee. Ach, da kommt gleich. Du musst das nur hochhalten. Da kommt eine Möwe, frisst das und dann ist gut. Der Gänseschutz jetzt. Kein, der kein Firmoschutz, der ist der Gänseschutz. Tag. Ich bin total begeistert. Was kostet das? 6 Euro pro Erwachsene. Ich habe jetzt um 13 Uhr die nächste Führung. Wie viele Leute sind Sie? Ich weiß nicht, wie das ist eine Frage, wer noch mit will. Also, wir sind 16, aber glaube ich, dass alle ich habe noch 8 mitgehen. Plätze frei. Okay. Bei 10 ist das Maximum. Der letzte soll nicht draußen stehen bleiben. Können Sie mal klären? 1, 2, 3. Einzige Frage bitte. Wir haben noch 5 Plätze für auf den Leuchtturm rauf. 5. Kurz vor 1 mache ich, muss jetzt erstmal vorbereiten, kurz vor 1 mache ich die Tür auf und dann. Ja. Machen wir das bar und ich verrechne das nachher vor. Ja, das ist perfekt. Supi. Super. Dankeschön. Ja? Bis 8 Uhr, ne? Ja. Hä? 8? Ja. 9 okay. Mit Augen zu. Ja, okay. Natürlich doof, ne? Ja. Ja, gut, aber die Hunde bleiben eh, ne? Ja, also da müssen eh welche hier bleiben. Manche haben Höhenangst. Ja, ja, könnte sein. Nein. Na, Männer, habe ich euch zu viel versprochen? Wartet ab, es wird noch besser. Aber für diese Konserve ist es genug. Ja, Mädels, ihr seid selbstverständlich auch gemeint, aber ich brauchte dieses Zitat aus dem Boot. Wir sind halt im Norden. Nicht, dass jetzt wieder irgendwer so ein bisschen, ja und ne, ihr wisst es. Also nicht Mimöschen sein, ihr seid immer alle gemeint. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 112 vom 27.10.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.